Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Die Survivor Series steht bevor und deswegen werden wir nur ein bisschen auf das zurückblicken, was in der vergangenen Woche passiert ist und ein paar Tage, wenn der Podcast erscheint, in die Zukunft auf eben das, ja, Wrestling-Truthahn-Fest. Also irgendwie verbinde ich mit der Survivor Series immer irgendwelche Truthähne, zumindest früher, wo die Survivor Series ja auch entsprechend so Thanksgiving-mäßig passt, das ja auch Truthahn-mäßig immer noch bedacht. Diese Zeiten sind derzeit, zumindest was die in den Fokusstellung des Truthahns angeht, vorbei. Es wird trotzdem schlachtmäßig blutig, denn die Bloodline steht im Fokus der Survivor Series und da wollen wir natürlich diesmal auch schwerpunktmäßig drauf eingehen. Es ist ja doch noch ein bisschen was durchaus Spannendes passiert. Wir haben es in der letzten Woche ein ganz kleines bisschen, ich glaube, Chris war sogar derjenige, der es angedeutet hatte. Ich war da noch überhaupt nicht so richtig von überzeugt, muss ich gestehen. Aber jetzt, als das Ganze über die Bühne gegangen ist, ich spreche natürlich von dem Faktor CM Punk, der jetzt zur Bloodline gestoßen ist, jetzt, wo es über die Bühne gegangen ist, finde ich, kann man es zumindest in Ansätzen ja nachvollziehen und auch fühlen. Wenn du Punk bringst, musst du irgendwie auch die Personalie Heyman wieder ins Spiel bringen. Wir haben darüber auch geunkt, inwiefern Heyman da jetzt noch ein Faktor werden könnte. Und man hat jetzt beide in The Mix sozusagen gebracht. Insofern gibt es doch einiges im Vorfeld zur Survivor Series zu besprechen. Und das mache ich wieder mit unserem Neumünchener. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, es ist tatsächlich ein interessanter Faktor, der dazu gestoßen ist. Ich bin ja irgendwo auch froh, dass wir die Preview haben. Es war ja eher eine, ja vor allem bei Raw würde ich sagen, eine ereignisarme Geschichte, auch wenn da auch schon die Weichen, beziehungsweise bei SmackDown die Weichen für Saturday Night's Main Event gelegt wurden, aber da sprechen wir wohl erst bei der Preview zu jenem Event rüber, aber ja, es ist genug passiert und ich denke, so wie ich uns kenne, werden wir das schon irgendwie füllen und ja, vor allem bei der Bloodline, glaube ich, kann man ja sicherlich nicht nur über das Match an sich sprechen, sondern auch über die Zukunft, die ja sicherlich nicht zu Ende geht nach diesem Match, unabhängig davon, welche dieser Bloodline dann Richtung Mania interessant wird, beziehungsweise welche Stable mehr Rampenlicht bekommen wird. Ich denke, das ist dann eh klar, aber ja, auf jeden Fall ein Match, darüber werden wir sprechen, ist ja auf die Card gekommen, wo wir uns beide ja die Finger geleckt haben und das kriegen wir tatsächlich und da freue ich mich. Ja, in der Tat, das geht mir auch so und demnach steht das Survivor Series natürlich, wie schon gesagt, im Vordergrund. Ein bisschen zurückblicken auf das, was in der Woche passiert ist, wollen wir natürlich trotzdem und da sind die Themen eigentlich gar nicht so, sag ich mal, so Breaking. Wir könnten jetzt darüber sprechen, dass der Undertaker kein Groll gegen Batista und Mick Foley hegt. Da war meine erste Frage, warum sollte er das denn überhaupt tun? Ja, Hintergrund ist einmal mehr die große Weltpolitik. Die hatten wir letztens ja schon im Podcast zum Thema gemacht. Der Undertaker, ein großer Trump, sag ich mal, Verehrer ist falsch, aber Anhänger, was seine politische Richtung angeht. Mick Foley und Batista tatsächlich das totale Gegenteil davon. Aber der Undertaker sagt, da steht er menschlich drüber. Ja, wie schön. Aber da muss man, glaube ich, nicht allzu viel dann im Podcast zu sagen. Man könnte auch darüber sprechen, dass die Women's Division jetzt natürlich bei Raw auch die Intercontinental Championship kriegt, wenn sie bei SmackDown schon die US Championship kriegt. Hurra! Darauf haben wir eigentlich auch noch gewartet. Muss man jetzt auch nicht groß breit treten. Wir haben eigentlich letzte Woche über die US Championship gesprochen. Ja, Copy-Paste. Das gleiche gilt dann auch für den Raw-Brand. Nur, dass wir jetzt noch einen weiteren Titel mehr haben, den man gefühlt noch weniger braucht. Aber meine Güte, er glitzert so schön und auf Netflix kann man dann etwas mehr Glitzergold in die Kameras halten. Was für den blauen Brand gilt, muss dann auch erst recht sozusagen für den roten gelten, könnte man sagen. Ja, das ist also alles jetzt nicht so wirklich der Knaller. Und deswegen würde ich, Chris hat schon angesprochen, kurz zumindest auf ein Segment eingehen, das zum Konzept des Wochenrückblicks passt, weil es bei SmackDown über die Bühne gegangen ist. Und auch ein kleiner Ausblick auf das ist, was eben noch am, ich glaube, 14. Dezember bevorsteht. unser Saturday Whatever Pay-Per-View, um den Dezember noch ein bisschen fresh zu machen. Früher war es TLC, das ist jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr der Dezember Pay-Per-View, wir haben gar keinen mehr. Und jetzt versucht man es eben damit, ich will nicht sagen übergangsmäßig, zu füllen, das Storyline- und Pay-Per-View-Loch. Aber nun hat man diesen Pay-Per-View eben. So, und da wird es ja ziemlich sicher zu Cody Rhodes gegen Kevin Owens kommen. Die Weichen sind eigentlich mehr als nur gestellt. Und warum sprechen wir jetzt darüber, wenn die Series ansteht? Wie schon gesagt, eigentlich nur deswegen, weil es bei SmackDown ein Promoduell zwischen den beiden gab. Und das würde ich hier gerne zumindest kurz zum Gegenstand machen, denn auch wenn das ein bisschen mau von der Ausgangssituation ist, ja, Cody gegen Owens hatten wir schon mal. Eigentlich ist Owens auch überhaupt keine Gefahr dafür, dass Cody den Titel verlieren könnte. Trotzdem ist es mir hier erwähnenswert, weil wir haben so ein bisschen gesagt, dass Owens ein bisschen struggelt. Seit Wochen und Monaten dümpelt er da so mehr oder weniger rum. Ich weiß nicht, wie es Chris geht, aber ich fand, Kevin Owens war bei dieser Promo in absoluter Topform. Also für mich war das, ich habe es von relativ schnell gefühlt. Ich habe es schon gefühlt, als er quasi aus dem Publikum trat und im Publikum noch das Wort an Cody gerichtet hat und dann auf seinen schönen Anzug verwies, den Kevin Owens da extra angezogen hat, diesmal mit so schönen Fliege und so weiter auf seinem Ringgear sozusagen draufgeballert. Jetzt sage ich, ich habe es gemerkt, ich sage echt sehr oft sozusagen, das ist mir auch aufgefallen. Und dann auch sagte, ja, Mensch, Cody, also ich hätte gedacht, dass du deinen bescheuerten Politikeranzug jetzt wenigstens heute anziehst, wenn du mich schon herausforderst. Das ist schon so ein bisschen mau. Also in dem Moment habe ich Owens das erste Mal seit Ewigkeiten gefühlt und auch richtig gefühlt. Ich fand, es war fast alles drin, was ihn vor Jahren, will ich gar nicht sagen, aber vor ein, zwei Jahren wohl ausgemacht hat. Und auch Cody hat sich ja richtig ins Zeug gelegt. Er hat es versucht, mit Leidenschaft und lauter Stimme zu performen. Hat auch gut funktioniert, finde ich. Er hat es dann wie immer mit dieser persönlichen Schiene gebracht. Das funktioniert immer so semi. Und je länger die Promo dauerte, desto mehr war ich auch von Cody wieder gelangweilt ein Stück weit. Wenngleich das für seine Verhältnisse wirklich also leidenschaftlich und mit Passion rübergebracht war. Aber Owens hat mich wirklich, ich habe mich so gefreut, weil ich den alten Owens wieder gefühlt habe. Zumindest habe ich ihn so gefühlt. Deswegen schicke ich den Ball mal rüber. Chris, wie hast du denn besagte Promo wahrgenommen? Ja, schau, die Situation um Owens ist eigentlich eine, die sich so wiederholt alle paar Jahre. Ich denke, jeder von uns weiß, was er kann. Und das ist einfach eine Promo, die von einfach Emotionen quasi übertrieft. Er ist darin so unglaublich gut. Also da merkt man auch, dass er wirklich große Liebe hat für dieses Business in Anführungszeichen und er sich wirklich gut reinfühlen kann und reinversetzen kann. Wir haben ja immer wieder gesagt, je mehr Real Life du in dein Gimmick und deine Promo legen kannst, umso besser ist das Produkt. Klar, macht auch auf jeden Fall Sinn. Und vor allem in diesen Situationen, ob er jetzt ein Heel ist oder ein Face, hin und wieder kommt es da halt zu einer Promo, wo er wirklich Emotionen reinhauen kann, weil ein Quintchen Wahrheit drinsteckt. Und so kann man das Storyline-mäßig auch in dieser Promo zusammenfassen, denn alles, was er gesagt hat, ist grundsätzlich die Wahrheit. Ja? Also von der Logik her macht diese Zusammenarbeit von Cody und Roman Reigns absolut gar keinen Sinn. Dass er jetzt dann natürlich traurig war, dass Orton ihn im Stich gelassen hat, das ist dann so eine andere Situation. Schau, also ich mag Owens, aber das Problem ist, diese Promos sind ziemlich cool und ich habe die auch gut empfunden, aber es wird halt bei mir immer schwieriger, wirklich großen Hype zu generieren. Ich schaue mir die Promo an und denke mir, damn, Mann, der ist echt verdammt gut, aber naja, es wird eh zu nichts führen. Und das ist halt abgenutzt. Und weil Owens, Mann, wann hat denn der das letzte Mal ein Titelmatch gewonnen? Also gut, WrestleMania 39, die Tag-Team-Titel, meinetwegen, war auch im Main-Event. Aber so ein Einzeltitelsieg, glaube ich, hätte vorher schon etwas mehr Sinn gemacht, um dieses Match irgendwie halbwegs interessant und spannend für mich zu gestalten, ja. Von daher, es ist keine Überraschung, dass Owens diese Promo raushaut und das wirklich da irgendwo auch für diese Zeit, wo ich es mir angesehen habe, irgendwo auch Interesse und Hype entsteht, aber Es nutzt sich schnell ab, weil einfach die Vergangenheit gezeigt hat, dass bei Kevin Owens irgendwie weiter nach vorn nichts geht. Wenn es nach mir geht, um ehrlich zu sein, hätte ich nichts dagegen, wenn man hier einfach mal sowas wie einen kleinen Twist und eine Überraschung reinhaut und Owens gewinnt das Ding, ja. Einfach weil er ist schon einfach auf, du kannst es auch gut erzählen, einer, der einfach komplett den Verstand verloren hat und vielleicht auch durch einen unfairen Eingriff. Meine Güte, also dann Cody kann diesen Spaßtitel bei der Premiere von Netflix dann noch wieder zurückgewinnen. Es ist ziemlich egal, ja. Dann ist er halt zweifacher WWE-Champion, ja. Sie fragt Cena, wie viele Titel er hat. Von daher würde ich mir sowas irgendwie wünschen, weil ich denke mal, so sehr wir Owens loben für solche Promos, die er oft hingelegt hat und auch für seine großartige In-Ring-Arbeit, ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn man ihn ähnlich wie Jey Uso mal auch mit einem Titelgewinn belohnt. Und ich glaube, so die WWE Championship, die hat er noch nie gewonnen. Also die Universal Championship hat er ja gewonnen, aber keine Ahnung, weiß nicht, ob das so zählt. Ich würde mich für ihn freuen. Ich würde mich freuen. Es wäre ein bisschen so auch ein kleiner, ja, einfach ein bisschen frische Luft in das stickige Zimmer reinkriegen, weil ich kapiere die ganze Geschichte rund um Cody Rhodes absolut. Er ist einfach im Moment gepachtet und wartet auf Rocky, bis er seine Weihnachtsfilme abdreht. Aber ich denke, es würde, glaube ich, absolut dem Produkt und auch Cody Rhodes nicht schaden, wenn er plötzlich gegen KO verliert. Mein Gott, die größten Champions der Welt beim Boxen, bei der UFC und auch in der WWE verlieren irgendwann mal. Und ich denke mal, Cena hat ja auch 15 Mal vorher verloren, bis er, beziehungsweise ist, nee, ja, 15, genau, 16 Titel hat er ja. Also wäre ich da absolut dabei, aber natürlich wird sowas definitiv nicht passieren und deswegen hoffentlich versteht jeder, warum ich da nicht so wirklich, ja, großartig die Augen aufmache, wenn so eine Promo raushaut, wo man weiß, das kann er. Wahrscheinlich so gut wie nur wenige im Roster, aber Stichwort Abnutzung. Ich fühle es einfach nicht mehr, leider. Das ist ziemlich traurig, aber das ist eigentlich auf dem Papier ein tolles Match um einen großen Titel mit zwei großartigen Superstars, aber weißt du, ich könnte auch ohne auskommen und das sagt, glaube ich, zumindest bei mir einiges aus. Nee, bin ich auch vollkommen bei dir. Also, ich war ja überrascht, dass mich die Promo gekriegt hat, weil eigentlich ist da gar nichts drin oder gar kein Grund vorhanden, warum mich die Promo catchen sollte, weil eigentlich nichts passieren kann in diesem Match. Cody wird den Titel nicht verlieren. Andererseits, ich habe genau, während ich die Promo gesehen habe, genau diesen Gedanken gehabt, den du auch gerade ausgesprochen hast. Meine Güte, lass doch Cody verlieren. Also, es wäre ein Upset. Es wird Cody, glaube ich, nicht groß wehtun. Im Gegenteil, es wird vielleicht für Cody auch ganz gut sein, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Titel, also bei den Casual-Fans funktioniert das mit Cody als Champion. Aber ich habe das Gefühl, bei einigen wirkt der Titel für Cody fast schon bedrückend. Ich meine, der hält den jetzt ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr. Das ist jetzt ja auch nicht, also so mega lang, ja, nicht falsch verstehen. Aber natürlich gibt es da bei Cody gewisse Abnutzungserscheinungen, zumal Owens schon mal der Übergangsgegner war in Berlin. Und Cody hat jetzt nicht so die richtigen Knaller ernstzunehmenden Fehden gehabt. Das wirkte alles irgendwie immer so auf Verteidigung und das Ende war schon klar, bevor die Show überhaupt angefangen hat, so nach dem Motto. Aber dieser Upset, das wäre fresh. Das war so frisch wie damals Solo, als er Rowan gepinnt hat vor ein paar Wochen. Das war wichtig für die ganze Geschichte. Und ich glaube, es wäre auch wichtig wirklich für alle Beteiligten, sogar für Cody. Für Owens wäre es extrem wichtig, wenn er den Sieg gegen Cody bekommt. Denn dann weißt du, dass hinter diesen ganzen Mega-Promos tatsächlich was steckt. Denn wie Chris schon sagte, so weißt du, es sind Mega-Promos, aber es ist eh Wumpe. Owens hat alle wichtigen großen Matches verloren, zumindest die Singles-Matches. Er hat gegen Roman mehrfach Titelmatches verloren und die waren großartig. Und Nearfalls haben Chris und ich damals auch gekauft in diesen Matches, aber die sind nun auch schon wirklich, wirklich lange her, besagte Matches. Bei Cody habe ich tatsächlich gar keinen Nearfall gesehen in Berlin, den ich halbwegs gekauft habe. Und deswegen dümpelt das so. Und wenn du jetzt Owens wieder aus dem Kaninchenhut zauberst, sozusagen, das Kaninchen aus dem Hut, dann weißt du, boah, das ist aber jetzt doch sehr zäh. Aber wenn Owens wirklich gewinnen sollte, dann hast du ja, Elevating-Effekt, der alle Beteiligten nach vorne bringt. Denn Cody kann irgendwie so einen Test of Will, also so eine Willensstärke da an den Tag legen und dann irgendwie beim Rumble das Ding zurückgewinnen. Keine Ahnung, oder vielleicht früher, ich weiß es nicht. Aber das wäre mal ein fröhlicher What-the-fuck-Moment, den man da kreieren könnte. Und das wäre wirklich was, was irgendwie das Ruder rumreißen könnte. Wenn Owens da nach einem 25-Minuten-Match oder so dann wieder verliert, dann ist das natürlich so, wie es immer war. Und es wird für Codys Momentum jetzt auch nicht wirklich was bringen. Für Owens sowieso schon mal gar nichts. Er kann dann eigentlich gehen, muss man sagen. Wobei er hat dann ja noch diese Orton-Geschichte am Laufen. Wer weiß, ob das dann noch irgendwen, sag ich mal, groß juckt. Weil dann ist es ja quasi wieder die zweite Reihe, wenn Owens gegen Orton sozusagen sich mit ihm beschäftigen muss. Schon wieder sozusagen, jetzt fällt es mir echt ganz oft auf. Also, mal sehen. Also, die Promo fand ich stark. Ich fühle auch, dass da vielleicht, also ich spüre ein Minimum-Upset-Möglichkeit und hoffe mal, dass das nicht verpufft, aber ich glaube, es wird verpuffen. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit und heute soll es ja auch gar nicht auf die Preview von besagter Saturday Night Show gehen. Wie heißt die Show? Saturday Night Main Event oder Saturday Slam oder wie hieß das Ding nochmal, Chris? Ich hab schon wieder vergessen. Saturday's Night Main Event. Saturday's Night Main Event. Ich glaube, das alles gab's klar. Ja schon mal in der, also, weiß nicht, Bret Hart-Ära? Das ja, ich dachte, früher war das sogar so eine Weekly, die oder die so hieß. Da bin ich aber jetzt gar nicht mehr sicher. Also ein Pay-Per-View erinnere ich, also kann sein, dass es ein Pay-Per-View gab, aber das war dann nicht zu der Zeit, wo ich geguckt habe. Und wenn, erinnere ich es jetzt einfach nicht mehr. Müsste ich nochmal verifizieren. Aber ist ja auch Wumpe, denn die Show werden wir besprechen und dann werden wir natürlich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Mir ging es eigentlich nur darum, diese Pro mal kurz zu würdigen, denn bei Owens waren wir die letzten Wochen ja doch etwas mit der Stimmlage weiter unten. Und aus nachvollziehbaren Gründen ja auch. Aber ich wollte hier einfach mal nochmal dran erinnern, wie großartig dieser Mann ja am Mike ist. Und eigentlich, meine Güte, lass ihn doch diesen Titel mal gewinnen und dann holt sich Cody den zurück oder was auch immer. Und ich meine, du musst ja noch ein paar Monate füllen, bis du wirklich die Road heiß kriegst. Zumindest anderthalb. Der Rumble ist ja Ende Januar, Anfang Februar. Und diese zwei Monate kannst du ja wohl dann auch Cody, Orton und Owens irgendwie geben und den Titel dann zu Kevin packen. Mal sehen, was passiert. Also die Wahrscheinlichkeit von diesem Szenario, ich bleibe dabei, ist jetzt nicht die größte. Ich will das auch nicht so tun, als ob ich jetzt, ach, so große Euphorie diesbezüglich sehe. Aber ein minimales Pflänzchen der Hoffnung mag da sein. Ja, Chris, dann würde ich sagen, gehen wir in Medias Res, sprich zur Survivor Series, gehen wir die Matchcard durch. Stand jetzt stehen fünf Matches auf der Card und ich denke mal, das wird dabei auch bleiben. Denn so intensiv, wie gesagt, Cody und Owens bei SmackDown ein Thema war, so sehr ist es hier nicht der richtige Pay-Per-View, sondern wie gesagt erst Mitte Dezember. Und deswegen sind Cody und Kevin raus, was die Series angeht. Und wir gehen durch die Card, die wir jetzt haben. Und wir fangen mal an mit dem United States Championship Match. Diesmal noch von den Männern, weil bei den Damen weiß man ja noch gar nicht, wer den Titel erstmals tragen wird. Sie haben es auch tatsächlich nicht auf die Card für dieses Finale, für diesen Titel geschafft. Gut, das passt jetzt zeitlich sowieso auch schon mal gar nicht, aber hätte man ja auch anders booken können. Ich weiß nicht, ob das was bedeuten muss. Keine Ahnung. Muss es wohl nicht, aber vielleicht sagt es doch ein bisschen mehr aus, als es aussagen soll. Ja, bei den Jungs treten an LA Knight gegen Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura kam vor ungefähr zwei Wochen ja wie aus dem Nichts zurück als Man in Black mit fluffigem neuen schwarzen Outfit. Greift er einfach mal den guten LA Knight an und das wiederholt sich seitdem gefühlt jede Woche. Auch dieses Mal war ein entsprechendes Nakamura-Segment dabei. Das führt dazu, dass Nakamura gegen LA Knight antreten kann. Und wie soll ich sagen? Das kann man so natürlich machen, weil LA Knight hat seine Regentschaft. Er macht Sachen, die LA Knight ebenso macht. Er ist immer noch sehr ordentlich over. Es ist nicht mehr der totale Hype wie zu Anfangszeiten. Das ist natürlich auch normal. Aber es funktioniert immer noch recht gut. Und das ist für einen United States Champion nun nicht das schlechteste Grundszenario. Das haben wir schon deutlich schlechter in den vergangenen Jahren gehabt. So, Nakamura ist jetzt mal wieder da. Er war lange weg. Vermisst hat ihn gefühlt eigentlich wirklich keiner. Also ob er jetzt da war oder nicht, er hat eh keine große Rolle gespielt. Nun versucht man es mal wieder mit einem Gimmickwechsel. Und das ist wohl die Rolle, die Nakamura derzeit dann wohl so hat. So, er geht weg und kommt mal wieder und geht mal weg und liefert dann aber auch ab. Wir erinnern an die Matches, die er gegen Seth Rollins hatte, als der noch seine Championship hielt. Hat er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gehabt. Müsst ihr gleich mal prüfen. Ja, korrekt, ja. Genau, da wusste auch jeder, Nakamura wird das Ding nicht holen. Und es fühlte sich auch entsprechend übergangsmäßig an. Aber er hat das Beste wrestlerisch draus gemacht. Und Chris sagte damals, glaube ich, auch, das ist fast der beste Nakamura, den wir bei WWE gesehen haben. Und ich wollte dem nicht widersprechen. Wenn wir jetzt sowas Ähnliches hier wiedersehen, ist das völlig okay, denke ich mal. Denn LA Knight funktioniert als US-Champion. Nakamura ist die Definition eines Übergangsgegners. Er wird das hinter sich bringen. Vielleicht gibt es noch ein zweites Match und dann kann er wieder surfen gehen oder machen, was er sonst so vorhat. Aber natürlich, Hype generieren ist doch ein bisschen anders, aber so als Ansetzung, ich weiß nicht, Chris, kann man mal so machen, würde ich sagen. Ja, also du hast natürlich hier, wenn wir über Pay-Per-Views und die Matchcard sprechen wir natürlich immer über die Fehde und wie viel Aufbau es gab. Ja, da sind wir hier natürlich in einem relativ geringen Faktor unterwegs. Du hast schon angesprochen, Nakamura ist kürzlich zurückgekommen. Man hat da sowas wie ein bisschen Gimmick-Change uns gegeben. Man kann es schon machen und vor allem, wir haben schon auch von dir richtig angesprochen, schlimmere United States Championship Regentschaften gehabt. Da gab es ja auch so diese Phase irgendwie, wo man irgendwie Leuten den Titel einfach hergegeben hat und der hat den dann ja nicht verteidigt. Keine Ahnung, so Dean Ambrose bei Shield zum Beispiel. Oder einfach United States Champions, die nie over waren. Ja, sei es irgendwie ein Jack Swagger oder ein Dolph Ziggler. Das waren einfach so tote Regentschaften. Und hier hast du zumindest einen Mann, der natürlich super over ist bei den Fans, unglaublich charismatisch und jetzt schickt man ihn quasi Nakamura hinterher. Ja, ich finde das irgendwie so auch spannend, wie man das bei WWE macht. Also das wirkt für mich wirklich, als würde man einfach Namen in den Hut werfen und dann zieht man, es wie Secret Santa irgendwie, man zieht dann raus und Nakamura wurde gewählt und der musste jetzt aus seiner Surferpause wohl zurück. Und dann überlegt man sich kurz bei einem Meeting eine Stunde, was man machen könnte. Ja, neue Musik, neue Facepaint, ja, das wird schon langen. Und jetzt haben wir ein Match. Schau, auf dem Papier ist das auch wahrscheinlich eine ordentliche Ansetzung. Sehr, sehr frisch und auch interessante Movesets, möchte ich meinen. Ja, Nakamura, eine Personalie, die, wenn sie auf die Matchcard kommt, ich irgendwie immer so in Nostalgie verfalle, sei es irgendwie auch im Finn Balor. Das sind halt alles, oder Tommaso Ciampa, wie sie alle heißen, da erinnert man sich auch an deren Zeit auch vielleicht außerhalb der WWE zurück, beziehungsweise NXT, Schwarz und Gold, und man denkt sich, meine Güte, das ist echt nur noch eine Parodie von sich selbst. Ob das jetzt quasi schlecht ist oder nicht, weil alle von ihnen haben ihren Platz im Roster gefunden. Ja, Finn Balor ist da seit gefühlt einem Jahrzehnt beim Judgment Day. Nakamura ist da, wenn man ihn braucht. Und das sind ordentliche Matches. Und auch Kollege Ciampa ist in der Tag Team Division, ja, mit Gargano. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, nicht jeder kann ein Superstar werden, aber ich denke mal, man darf sich vielleicht ein bisschen mehr erwarten dann von solchen Ansetzungen, die, klar, in diesen Zeiten, ob es bei Raw, SmackDown, NXT, Speed, Main Event oder im Pay-Per-View stattfindet, ist mittlerweile wohl eh egal. Aber, da glaube ich, war man schon nochmal eine extra Stufe faul und hat sich da echt nur ganz wenig ausgedacht. Vor allem, du hast ja auch mit Andrade und Carmelo Hayes so zwei Leute gehabt, wo man ja eine Fehde hatte, wo du sagst, okay, das macht irgendwo Sinn, die haben miteinander da herumgefädet, dass du da jetzt plötzlich Nakamura auspackst, finde ich, das ist sowas, mich würde der Prozess ja gerne interessieren in einer so Multimilliarden-Company, wie man sich auf solche Matchcards einigt. Aber gut, sei es drum. Es klingt vielleicht negativer, als ich es meine, denn am Papier ist das einfach frisch genug, wo ich sagen kann, weißt du was, Ich brauche keine Angst haben, dass das eine halbe Stunde geht, sondern die werden alles Mögliche geben. LA Knight wird zu 99% das Ding verteidigen und dann geht's weiter. Vielleicht greift auch jemand ein und wir bekommen die nächste Feder gegen LA Knight. Unterm Strich ist das noch immer ein Champion, wo, mit dem ich mitgehen kann, wo man sagen kann, ja, der Titel kann hier gepachtet sein, weil die Fans haben auf jeden Fall Bock auf ihn. Und ob jetzt Nakamura dasteht oder Carmelo Hayes oder Andrade, ist dann am Ende tatsächlich auch egal, unabhängig davon, wie lang die Fehde geht. Ja. Von daher ist in Ordnung. Und ich bin eigentlich tatsächlich nur gespannt, wie sich diese beiden Movesets irgendwie im Ring kombinieren lassen. Es ist ja doch irgendwo ein Unterschied. LA Knight, würde ich sagen, so ein bisschen Powerhouse, der ein bisschen Brock Lesnar Athletik reinbringt, wenn er auf das oberste Seil springt. Und Nakamura so mit einem Stiffness-Faktor, aber auch einer unglaublich guten Technik. Also darf man sich hier tatsächlich auch ein qualitativ hochwertiges Match erwarten? Ja, glaube ich nämlich auch. Also, wie Chris schon sagte, wenn wir uns hier die Storyline-Geschichte angucken, ist das natürlich nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber wenn man sich das Match als solches anguckt, könnte es schon ganz interessant werden. Und ja, klar, Storyline-mäßig ist das gar nichts. Zumal Nakamura einfach auch ja kein Standing hat, so blöd das klingt. Ja, also Nakamura ist einer der besten Wrestler der Welt in seiner Prime gewesen, auf jeden Fall einer der besten bei New Japan in Sachen Total Package, also wrestlerische Skills, Charisma und sein Overness-Faktor bei den Fans war auch gewaltig. Aber bei WWE, ja, er hat den Rumble gewonnen, ja, super, hat auch mal ein paar Gürtel gehalten, aber er war nie Heavyweight-Champion. Und sein Mania-Match gegen AJ Styles blieb auch für viele ja, unter den Erwartungen. Und der hätte einfach ein paar mehr Matches gewinnen müssen, damit das hier ein bisschen heißer wird und nicht diesen, sag ich mal, random Charakter ja, an sich kleben haben muss. Den muss man da jetzt, glaube ich, einfach attestieren, diesen Charakter. Und deswegen kann das schon ein Downer sein, aber rein auf das Wrestlerische kann ich jeden verstehen, der sagt, pass auf, ich lasse einfach auf mich zukommen, will mal schauen, was es wird. Und im Endeffekt wird es, glaube ich, eine grundsolide Kiste. Das werden roundabout 10 Minuten. Das wird nicht die Hütte abreißen. Es wird das auch gar nicht dürfen. Es wird es auch gar nicht sollen. Aber man wird da ein solides Match sehen. Und viel mehr will WWE auf diesen Card-Regionen dann auch gar nicht haben und auch gar nicht zulassen. Insofern könnte es da schlechtere Matches geben, glaube ich. Ein bisschen anders ist die Situation beim zweiten B-Title bei WWE, nämlich bei der Intercontinental Championship. Da haben wir Bron Breakker, der im Triple Threat Match seinen Titel verteidigen soll gegen Sheamus und Ludwig Kaiser. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde alles an dieser Ansetzung gut. Erstmal Bron Breakker als Champion hat sich gegen, finde ich, fragwürdiges Booking durchgesetzt. Wir haben darüber oft gesprochen. Beiden Titelverluste gegen Sami Zayn und Jey Uso kann man drüber streiten, ob man das hätte so machen müssen. Wir sind der Auffassung eher nicht. Aber es tut Bron Breakker Gott sei Dank nicht weh. Er funktioniert. Sheamus und Ludwig Kaiser haben eh schon seit längerem was am Laufen. Dann kam leider die Verletzung von Ludwig Kaiser. Da waren ja ganz andere Sachen noch im Gespräch, dass er in der Chamber sein sollte und was man alles gehört hat. Nee, nicht in der Chamber. Mensch, wo sollte Kaiser mitmachen? Money in the Bank, genau, bei Money in the Bank hätte er wohl mitwirken sollen und hat sich dann leider verletzt. Und ja, nun hat man die Sheamus und Ludwig Kaiser-Fehde wieder aufgenommen. Die beiden stören sich herrlich regelmäßig gegenseitig in ihren Matches und greifen ein. Und man hat das Ganze jetzt mit der Personalie Bron Breakker verbunden. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das der Showstealer hier werden könnte. Da ist eigentlich alles drin, damit es funzt. Du hast mit Sheamus krasse Stiffness. By the way, Bron Breakker und Ludwig Kaiser können auch stiff gehen. Du hast mit Ludwig Kaiser auch die entsprechende Technik. Du hast diesen Heel-Faktor, der wunderbar bei ihm funktioniert in Amerika. Und du hast dann noch mit Bron Breakker einen sehr, sag ich mal, Titan-Champion, der viel Impact reinbringt und eigentlich immer nur nach vorne geht mit voller Geschwindigkeit. Ich glaube, das könnte ein riesengroßer Knallbonbon hier werden, dieses Match. Ich freue mich, wie gesagt, riesig drauf. Auch Kaiser war ja vor kurzem mal bei der WXW in Deutschland, hat er mal kurz random Auftritt gehabt und so. Das ist ja auch so ein bisschen die Strategie, ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen die Linie, die WWE derzeit fährt, dass man den Local Heroes auch mal entsprechende Auftritte in ihrer Heimatstadt gibt. Und ich meine, Pinneberg ist jetzt nicht so weit weg von Hamburg und dass man dann Hamburg als seine Heimatstadt angesprochen hat, ist ja auch nachvollziehbar. Also ich finde irgendwie, bei Ludwig Kaiser läuft es derzeit und dass er hier wirklich ein relevantes Pay-Per-View-Match bekommt. Ich glaube nicht, dass er dieses Match gewinnen wird. Er wird nicht mit dem Titel rausgehen. Aber völlig unmöglich ist es nicht, auch wenn die Chancen, ich würde sie deutlich unter 10% ansetzen. Na, weiß ich, doch, wohl schon. Sheamus wird das Ding wohl auch nicht gewinnen. Breaker wird wohl ziemlich sicher verteidigen. Aber es wird als Match großartig und ich will auch nicht komplett ausschließen, wie gesagt, dass hier ein kleiner Upset passiert, wenngleich ich glaube, es wird so groß nicht sein von der Wahrscheinlichkeit. Ja, also ich sage das relativ selten in den letzten Monaten. Hier sage ich es auf jeden Fall. Ich freue mich wie Bolle auf dieses Match, Chris. Ja, das ist wirklich... Ich hab mich richtig gefreut. Also das ist ja in den Zeiten von Social Media kommt es häufig dazu, dass WWE das random einfach auf X, Twitter, Threads, Blue Sky, wie auch immer die neuen Sachen heißen, postet. Und in dem Fall habe ich es so mitbekommen und habe mich richtig gefreut, denn wie du schon richtig alles gesagt hast, du hast hier einen super interessanten Champion, der bei auch der vergangenen Raw-Ausgabe einen richtig krassen Impact hatte, wo er den Spear daneben gesetzt hat und gegen den Tisch geknallt ist. Und das sah so legit aus, das ist absurd. Ja. Sheamus und Ludwig Kaiser, zwei, die schon länger miteinander in Clinch sind, hast du auch schon gesagt. Und es ist irre. Sheamus hat bei mir auch unglaublich einen Aktiengewinn gemacht. Also ich war wirklich so durch mit ihm, vor allem in seiner Money in the Bank-Ära, wo er sich ein bisschen versucht hat, neu zu erfinden mit unfassbar viel Metall im Gesicht. Aber da war ich schon so durch, also als auch WWE-Champion wurde, habe ich mir gedacht, boah, ey, also ich das da durchgespielt und eigentlich, was er für ein Gimmick hat, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, aber das könnte mir schon so vorstellen, dass er das irgendwie auch ist, ja, so ein typischer Ire, der in Kneipen geht und sich prügelt, ja, steht ihm zu Gesicht, weil er auch nicht großartig viel versucht zu inszenieren quasi. Es ist einfach ein Mann, der da ist und er möchte wrestlen. Und klar, WWE gibt ihm auch die Chance, aber er zahlt es halt zurück mit wirklich großartigen Matches. Ja, Sheamus im Moment eher so die Version von Gunther tatsächlich, wenn es um Matches geht. Auch diese Ansetzung erinnert mich ein bisschen an Gunther gegen eben Sheamus und McIntyre beim Mania 39. Von daher habe ich große Lust. Ich hoffe, sie kriegen auch da ihre 10 Minuten, ich meine, mehr braucht ein solches Match tatsächlich auch gar nicht. Ich habe mega Bock. Das ist endlich mal wieder so ein Match, wo ich sage, das erinnert mich irgendwie auch an Extreme Rules und das Fatal 4-Way-Match noch mit Cesaro, Miz, Segler und noch irgendjemanden, Sami Zayn. Also diese Klassiker noch tief in der Vince McMahon-Ära, wo du gewusst hast, boah, nee, also gut, der Main Event ist entweder Roman Reigns oder John Cena. Und das wird eher eine halbe Stunde qualen. Und hier hast du dann die jungen Wilden damals noch, die alles probiert haben, um weiter nach oben zu kommen. Das hier ist eigentlich so nicht der Fall. Es sind einfach so Superstars, wie ich schon vorhin gesagt habe, die werden in der Kaderregion, zumindest mit Sheamus und Ludwig Kaiser, diese Position nicht mehr verlassen. Sheamus aufgrund des Alters und Ludwig Kaiser einfach aufgrund dessen, dass, glaube ich, die WWE-Offiziellen in ihm nicht mehr sehen als diesen, ja, nervigen Deutschen in Anführungszeichen, ja, was du, wie du schon richtig gesagt hast, in Amerika natürlich blendend funktioniert, aber du hast hier einfach Potenzial, um die Show zu stehlen, weil Speed drin ist, Stiffness, Technik und auch Verstand, ja, alle drei wissen, wie man wrestelt, vor allem Sheamus kommt mit super viel Erfahrung mit hinein und du hast natürlich auch irgendwo Gimmicks drinnen, die lange gepflegt wurden, also hast du hier mal echt... Ich würde sagen, wenn man für WWE sagt, man, sie haben das wunderschön langfristig aufgebaut. Wenn du sagst, das ist ein bisschen Glückssache für uns Fans, glaube ich einfach, es war wie bei Nakamura, man hat es ausgeschnipselt und das ist rausgekommen und ich bin sehr, sehr glücklich, denn es gibt einfach solche Match-Ansetzungen. wo wir quasi miteinander kämpfen und sagen, okay, hier erwarte ich mir gar nichts, heißt, es könnte nur besser werden, oder hier erwarte ich mir super viel, ich befürchte, aber es wird nicht so krass. Hier weiß ich, dass sie mir auf jeden Fall was liefern werden und ja, wie gesagt, mega Bock. Ich bin gespannt, welche Kartposition und ob jetzt ein Titelwechsel so, also ich muss sagen, hier ist gar nicht so interessant, obwohl, ja, mein Breaker ist auf jeden Fall in der Lage, Titel zu verlieren, das haben wir schon mitbekommen. Und eigentlich wäre das nicht so gut, aber irgendwo schlägt auch ein bisschen so das Herz für Ludwig Kaiser und so unter uns. Und das wäre auch mal wieder so ein Intercontinental oder United States Champion mit Farbe. Und damit meine ich jetzt nicht die Hautfarbe, sondern einfach ein Mann, wo ich es mir ähnlich wie Chelsea Green einfach vorstellen könnte, Mann, das könnte so richtig ein nerviger Champion werden, der uns wirklich das Ganze immer vor die Nase hält, dass er Champion ist oder Chelsea Green in ihrem Fall Championess. Also würde ich mir das auch auf jeden Fall quasi, würde mich überreden lassen, aber so unterm Strich wäre es vielleicht nicht so schlecht, dass Bron Breakker den Titel behält, ihn auch mal länger jetzt verteidigt. Und deswegen werde ich mich hier zurücklehnen. Da werde ich sicher nicht auf mein Smartphone blicken, sondern wirklich gespannt auf dieses Match achten. Denn es ist hier nicht nur Qualität quasi technisch drin, sondern man kann hier auch tatsächlich irgendwo wie Popcorn Wrestling erwarten. Das wird schnell, fast-paced und stiff. Und ich glaube, die Mehrheit aller Fans, glaube ich, kann ich mit Fug sagen, steht auf solche Matches. Und da bin ich froh, dass es dieses Match auf die Card geschafft hat. Ich glaube sogar, dass Ludwig Kaiser ein überragender Intercontinental Champion wäre tatsächlich. Es wäre so old-school irgendwie. Ja, weil der ist so gut am Mic. Genau, Also ja. das ist unverschämt gut, wie der da seine Promos runterballert. Sowieso ohne Verhaspeln, aber in einer Geschwindigkeit mit einer überragenden Mischung aus Leidenschaft, großartigen Pointen und einfach nur Nonsens, was er da rausballert. Das ist, also das ist wirklich. Seine Promos, also WWE macht sehr häufig so hinter den Kulissen Promos, die es nicht in die regulären Shows schaffen, die man dann auf WWE.com Exclusive oder so sich angucken kann. Das ist so gut teilweise. Und wenn du ihn als Champion diese Promos halten lässt, wenn du ihn ab und zu auch mal gewinnen lässt, mal clean, gerne unfair und ansonsten auch mal so ein bisschen feige darstellen lässt und dann wieder arrogant, es ist perfekt. Wie Chris schon sagte, zwar ein bisschen oldschool, aber auch dann doch modern genug, um frisch zu wirken. Und es wäre so großartig. Bron Breakker ist auch ein guter Intercontinental Champion, finde ich ein richtig guter. Ist jetzt blöd, dass wir da jetzt zwei richtig gute haben. Ich glaube, Hunter sieht das auch. Ich glaube, Hunter sieht in Kaiser eine ganze Menge. Er wollte ihn ja wohl schon mal vorher pushen, vor der Verletzung. Und unter Vince wäre auch der Ofen aus gewesen. Wenn du dich einmal verletzt hast, kannst du dich gleich mal 2 Jahre hinten anstellen, bevor man wieder ins Gespräch kommt, so nach dem Motto. Aber hier glaube ich, Hunter sieht das. Und ich glaube, seine Zeit könnte tatsächlich noch kommen. Ludwig Kaiser, also es klingt jetzt fast schon blöd. Ludwig Kaiser ist derzeit deutlich interessanter als Gunther für mich, aus diversen Gründen. Aber da kommen wir noch drauf, wenn wir zum nächsten Match kommen. Und am liebsten würde ich es jetzt machen. Ich würde da auch gar nicht so viel Worte machen, weil ich würde den Ball zu Chris rüberspielen, weil er auch mit dem Gegner noch ein bisschen mehr anfangen kann als ich. Aber ich rede von Gunther gegen Damian Priest. Das ist das Match um die Heavyweight Championship. Wir haben Gunther so ein bisschen am Wickel gehabt, die letzten Wochen. So ein bisschen in die Richtung seinen Stern scheint ein bisschen zu, ja, blinken, zu faden, an Glanz zu verlieren. Und deswegen haue ich mal diese steile These raus, oder diese Aussage. Ludwig Kaiser ist für mich im Moment fast schon sogar spürbar frischer als Gunther, der stagniert, der in einem merkwürdigen Gimmick sich befindet. Wir kommen nachher bei den Usern noch auf eine User-Meinung, die das ganz anders sieht als wir. Aber für mich Ludwig Kaiser derzeit frischer. Was sagst du dazu und wie übernimmst du diese Aussage in Bezug auf Gunther gegen Damian Priest? Definitiv, also ich werde da auch nicht großartig versuchen, da etwas anderes irgendwie reinzuwerfen in den Hut. Das ist für mich auch eindeutig sogar. Also Ludwig Kaiser, ist halt die Frage natürlich, die Situation um Ludwig Kaiser ist, dass er auch nicht so oft in den Shows ist und wenn er da ist, ist es einfach auch sehr, sehr gut. Also Was er im Moment hat, ist ein Gimmick, das er wirklich gut verkörpern kann. Und Gunther hat ein Gimmick bekommen, das wahrscheinlich er selbst nicht so wirklich riechen kann. Interessant finde ich dabei die Tatsache, dass WWE im Moment oder Triple H tatsächlich so eine Fehde rund um Gunther gewählt hat, die irgendwie so das Internet, die Internetmeinung über Gunther hernimmt. Denn auch Damien Priest sagt, naja, irgendwie bist du nicht mehr der alte Gunther, irgendwie bist du irgendwie so schnöselig und nicht mehr so gut, du verlierst und deine Aura fehlt. Und ich denke mir, ja, also Damien Priest hört unsere Weekly Podcast, das ist genau das, was wir sagen. Und WWE hat das als eine Storyline irgendwie eingebaut. Und das ist irgendwie hin und wieder mal witzig, vor allem wenn Becky Lynch und Charlotte Flair irgendwie sich im Privaten nicht so mögen und dann in ein Match gesteckt werden, dann weiß man natürlich dann, okay, das wird ein technisch geiles Match, aber es wird halt unfreiwillig auch stiff. Und das ist natürlich für Fans großartig. In dem Fall hast du natürlich das Gegenteil bewirkt, denn so sehr natürlich es interessant ist, dass man sowas in eine Storyline mitnimmt, für Gunther ist es leider echt ein Schlag ins Gesicht gewesen. Ja, ich habe auch schon gesehen, Leute im Internet, die sagen, also die Intercontinental Championship Ära war deutlich besser als die um die World Heavyweight Championship. Und da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich kann es mir halt nicht erklären. Es ist halt auch schwierig, sowas zu analysieren bei WWE mittlerweile, ja, weil wir auch nicht mehr darüber reden müssen, okay, was macht ein Star aus? Braucht die WWE einen Star? Das ist ein Match, das so gut, genauso gut halt auch bei Raw stattfinden kann. Ja. Also es ist ich würde fast behaupten, Roman Reigns Matches sind fast schon die einzigen, die nicht mehr bei den Weeklies stattfinden können, weil es Verschwendung wäre. Ja. Gleichwohl würde ich mir hier mehr wünschen. Der Gegner Damian Priest. Ja, hat auch irgendwie so ein interessantes Jahr hinter sich. Also, irgendwo war ich auch schon durch mit ihm und beim Judgment Day in einer Zeit, wo sie eigentlich super heiß waren, haben ihn halt Rhea Ripley und Dominik die Show gestohlen. Und dann konnte er sich als Champion wirklich sehr gut durchsetzen. Da waren tolle Matches auch. Also, ich erinnere mich da auch sehr gern daran zurück. Hat dann gegen Gunther eben verloren. Und jetzt, ja, wünsche ich mir hier einen Titelwechsel. Ich glaube, wir sind genau vielleicht einen Monat zu spät, wo ich Damian Priest wieder als Champion machen würde, denn er hat im Moment auch nicht so viel am Hut. Also beide wirken etwas in einer Situation, wo die nicht greifbar ist. Und es ist für mich auch schwierig zu erklären. Also es ist jetzt irgendwie ein Match, das wurde mir dahingeklatscht und so unter uns. Ich sehe keinen großen Unterschied zu Knight gegen Nakamura, nur dass die beiden ein paar Wochen mehr Aufbau haben. Aber vom Interesse her sind beide Matches für mich im Moment gleich anzusiedeln, denn von der Qualität her sehe ich hier bei beiden irgendwie so ein 3,5-Sterne-Match. Und das ist für Gunther-Matches eigentlich eine herbe Enttäuschung, aber ich fühle die im Moment nicht. Das gegen Cody war ein gutes Wrestling-Match, es war aber viel zu lang, viel zu vorhersehbar und aufgrund eines schwachen Gimmicks bei Gunther dann auch irgendwie schon so mit einem faden Beigeschmack. Klar, die beiden können mich hier auch auf einen anderen Weg bringen, denn Damian Priest hat das auch oft genug geschafft, weil seine Matches dann irgendwie doch das 0815 WWE-Wesen durchbrochen haben. Vielleicht nicht gegen Jey Uso, aber die danach haben mir dann doch gefallen. Also bleibe ich doch irgendwo wohlwollend und gespannt, nur weiß ich halt echt nicht, was ich mit der Regentschaft von Gunther anfangen soll und ob ein Titelwechsel vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, wo man sagt, okay. Er verliert den Titel und dann gibt es quasi ein bisschen Wochenpause und dann gibt es Vignetten, wo er quasi sagt, okay, ich war nicht ich selbst und ich werde allen beweisen, dass ich nicht an Aura verloren habe und ich werde alles und jeden vor mir nicht nur verprügeln, sondern ins Krankenhaus befördern und dann kannst du natürlich draus irgendwie eine schöne Renaissance gestalten. Ob das WWE machen will, das wage ich zu bezweifeln, denn unter uns, ich glaube sogar, dass Triple H absolut zufrieden ist mit diesem Champion im Moment. Weil es steht ihm der Titel, es ist immer noch irgendwo so die Stiffness und die Bedrohung und man kann das sowohl bei Raw oder eben bei solchen Pay-per-Views, auch wenn es in Anführungszeichen ein Top-4-Pay-per-View ist, schön reinsetzen und das wird niemanden großartig stören und auffallen. Die beiden werden jetzt auch nicht extra Tickets verkaufen, aber mit dem hat die WWE schon länger kein Problem. Also kann ich ein WWE nachvollziehen, Aber den Gimmickwechsel von Gunther, kann ich mir nicht großartig erklären. Niemand hat danach gefragt. Es war alles bis dahin wirklich großartig und nun stehen wir halt vor einem Match, wo ja, ich nicht großartig viel dazu sagen kann. Interesse ist bei mir tatsächlich keines da. Also ich freue mich nicht auf dieses Match, weil es grundsätzlich irgendwo nichts da ist. Also es ist ein Essen, das überhaupt nicht mit Zutaten ein bisschen verfeinert wurde. Kein Salz, kein Pfeffer, Paprika, was auch immer die Leute benutzen. Bin kein Koch, aber ich denke, die Leute wissen, was ich meine. Ja, das geht mir leider Gottes ja schon länger so mit dieser Paarung. Deswegen habe ich ja auch den Ball charmant rübergespielt zu dir. Also, ich habe über das, was du gesagt hast, während du es gesagt hast, mal nachgedacht. Und zwar auch, dass man Gunther vielleicht den Titel wegnehmen könnte. Und mein erster Gedanke war, ja, tatsächlich. Also, warum nicht? Also, ähnlich wie bei Cody, wo der Titel auch vielleicht ein bisschen bedrückend wirkt. Auf manche, nicht auf alle, ist das bei Gunther tatsächlich auch so ein bisschen der Fall. Zumindest bei Chris und mir. Ich weiß, dass viele mit Gunthers Gimmick sehr zufrieden sind. Und das ist ja auch okay, denn er musste jetzt diese leichte oder auch stärkere Variation seines Gimmicks eben über sich ergehen lassen, will ich mal sagen. Oder sie ist einfach passiert, diese Art der Neuinterpretation seines Gimmicks. Und da macht er ja dann auch das Beste draus, glaube ich. Ich glaube nur, dass es nicht das Richtige für ihn ist, wie Chris schon sagt. Es wäre schon cool, so eine Art Gunther-Renaissance von früher zu machen. Wobei ich auch nicht weiß, ob WWE meint, oder spielt man aber doch zu sehr mit eventuellen, keine Ahnung, Anspielungen auf irgendwelche vergangenen historischen Aspekte. Also ich weiß nicht, ob die wirklich gewollt sind, aber sie waren zumindest früher in der Tat deutlich erkennbar, finde ich auch. Aber das war eben auch ein bisschen das, was Gunther eben auch special gemacht hat. Gerade in Amerika funktioniert sowas immer ziemlich gut. Und jetzt ist er vom bösen Deutschen, oder ja, für die Amis ist ja Wien auch Deutsch, für manche, aber dieser deutschsprachige Bösewicht, so kann man es glaube ich sagen, ist jetzt der schnöselige Bösewicht aus gutem Haus. Und ich meine, das kann ein Wiener ja auch sehr gut, diese schnöselige und mir sind schon was Besseres und so. Das glaube ich schon, dass man das gut spielen kann. Nicht, dass sie es wirklich sind, ja, aber ich glaube, diese schnöselige, ach, das kann man schon ganz gut machen. Blöd nur, dass es so Gunther ein bisschen was wegnimmt, glauben Chris und ich. Allerdings, das ist jetzt das Zweite, was ich dazu ergänzen wollte, oder das Erste, was ich dazu ergänzen wollte, das Zweite, was ich dazu sagen möchte. Gunther ist ja verdammt hoch gepusht worden. Also man ist ja wirklich die ganzen 9 Yards ist man mit ihm gegangen. Er hat zweimal jetzt bärenstarken Rumble gemacht. Er hat King of the Ring gewonnen. Er hat die Championship gewonnen. Er war der längste IC-Champion ever. Also man hat viel in Gunther investiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man ihn bis zum Mond gepusht hat und es hat überragend gut funktioniert. Und wie immer, wenn es bei WWE darum geht, das Erreichte erhalten zu wollen, man also in diesen Verwaltungsmodus umswitcht, ist der Abstieg schon beschlossene Sache. Das ist nicht nur beim Wrestling so, das ist auch nicht speziell bei WWE so, das ist ja nun mal ganz häufig so. Wenn du nicht mehr steigst, sondern ja eben das Erhaltene versuchst zu behalten, dann stagniert man zwangsläufig. Und wenn man stagniert, dann sagen dusselige Sprüche, ja, Stillstand ist der erste Weg zum Rückschritt oder irgendwie so ein Schrott. Man kennt diese dusseligen Handtuchstickersprüche alle Nase lang, ja. Aber das ist bei Gunther tatsächlich gewissermaßen ein Problem. Es wäre vielleicht ein Problem geworden, wenn er so geblieben wäre wie immer. Also mit seiner Monster-Heel-Art, der Sachen zerstört und Leute auseinandernimmt, das kauft man ihm eher besser ab und dann wäre auch Stagnation gar nicht so schlimm gewesen. Vielleicht wäre sogar eine weitere Entfaltung seiner Möglichkeiten in diesem Gimmick gewesen. So ist er ein Stück weit vielleicht an einem Scheideweg und wir müssen abwarten, wie sich's entwickelt. Ich glaube nicht, dass er den Titel an Damian Priest verliert, weil dafür ist Damian Priest, glaube ich, einfach nicht zu sehr an der Reihe, in Anführungszeichen. Er hat seine Zeit gehabt, er hat seine Regentschaft gehabt und wenn Priest jetzt wieder gewinnen würde, hätte es auch so ein bisschen hätte was von Fail für Gunther, wenn man ihm den Titel jetzt nehmen würde. Da müsste man sich einen, also bei Punk kannst du es machen sozusagen. Der hat aber nur ganz andere Sachen zu tun. Oder irgendwelche anderen absoluten Stars der Liga. Ja, Reigns könnte ihm den Titel abnehmen, der aber nur auch wieder völlig andere Sachen zu tun hat. Das passt vorne und hinten nicht. Also da gibt es genug Leute. Aber Priest ist derzeit meines Erachtens keiner, wenngleich er auch sehr, sehr over ist. Also schauen wir mal, wie es mit Gunther weitergeht. Komisch ist dabei tatsächlich, das ist das Letzte, was ich dazu sagen wollte, dass Ludwig Kaiser für Chris und mich deutlich frischer rüberkommt als Gunther. Und das, obwohl Kaiser wirklich fast jedes Match verliert. Also es ist ja selten, dass Kaiser mal ein Singles-Match gewinnt. Und obwohl er Matches verliert, was bei Solo Sikoa für uns ein Riesenproblem war lange Zeit, wirkt es bei Kaiser überhaupt nicht schlimm, weil es eben zu seinem Gimmick so schön passt. Dieses Oldschool-Heel-Arrogant-Gimmick. Da kannst du auch mal verlieren. Und insofern ist Kaiser auch, sagen wir mal, mehr wert als The Miz, der dieses Gimmick auch kann. Nur ist Kaiser ein ungleich stärkerer Wrestler letzten Endes. Und ja, das mag so ein bisschen Kaisers Magie in Anführungszeichen vielleicht erklären. Ja, dann kommen wir zu den Wargames-Matches. Wir fangen mal mit den Damen an. Ladies First hat aber auch, sag ich mal, storymäßige Hintergründe. Denn wir packen das Match zuerst, das uns storytellingmäßig jetzt nicht so ganz umgehauen hat. Ich lese einmal die Matchcard vor. Rhea Ripley gegen Bianca Belair, Rhea Ripley mit Bianca Belair, mit Naomi, mit Io Sky und Bayley gegen den Judgment Day. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Nia Jax, Tiffany Stratton und Candice LeRae. Klingt ziemlich random. Wenn man, haben wir auch letzte Woche schon gesagt, wenn man jetzt sieht, was bei SmackDown passiert ist, man hat jetzt ja leider Gottes unsere Tag-Team-Partnerin von Bianca Belair, jetzt Jade Cargill, wäre mir fast der Name entfallen, Jade Cargill aus den Shows geschrieben, wohl aufgrund einer legiten Verletzung, das ist also kein Storytelling, das ist wohl eine echte Verletzung, die sie wohl auch Wochen, manche sagen Monate außer Gefecht setzen kann, klingt gar nicht gut. Wenn du da dieses Team dergestalt darstellst, dass Bianca Belair zum Krankenwagen sprintet und die davorstehende, ich glaube, erkannt habe ich auf jeden Fall Naomi und Bayley, das waren glaube ich die beiden einzigen, die da standen, quasi, dass die sagt, hey, geht weg, es ist meine Tag-Team-Partnerin, ich fahre mit und ihr bleibt gefälligst hier. Nein, wir haben sie auch lieb, wir wollen auch mitfahren. Also wenn das unser Aufbau ist oder ein wesentlicher Teil des Aufbaus, es war immerhin Gegenstand der letzten SmackDown-Ausgabe, dann ist das jetzt nicht die beste Art, ein solches Wargames-Match aufzubauen. Es hat gefühlt gar keinen oder wenig Aufbau. Ja, du packst Io Sky von Damage Control zu den Faces. Du hast mit den Heels, also Liv Morgan und Raquel Rodriguez, Leute, die mit Nia Jax und Tiffany Stratton auch schon das ein oder andere Mal aneinander geraten sind. Und Candice LeRae ist sowieso nur dabei, weil man wohl ein bisschen wrestlerische Qualität haben will. Storyline-mäßig ist da gar nichts letzten Endes, sowohl was ihre Involvierung in dieses Match angeht, als auch was ihr Standing innerhalb der Women's Division überhaupt angeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier passieren wird. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie man das Match irgendwie spannend aufbauen und erzählen möchte. Ich habe keine Ahnung, was hier passieren soll. Was willst du denn machen? Willst du da irgendwie Tiffany den Koffer eincashen lassen oder was? Also willst du da irgendwie ein Heyday kreieren? Willst du da irgendwelche Turns oder Twists einbauen? Ich weiß nicht, wer soll denn da irgendwie was twisten? Soll da Naomi gegen Bayley turnen? Also wen interessiert das denn? Wird Io Sky jetzt wieder ganz, ganz lieb oder hintergeht sie irgendwen oder irgendwie? Also ich weiß es nicht. Also ich kann es auch nicht mal irgendwie mit Freude auf mich zukommen lassen, weil ich nichts fühle bei dieser Paarung oder nicht so viel fühle bei dieser Paarung. Bayley ist eiskalt. Rhea Ripley, sagt Chris regelmäßig, wirkt wie jemand, der irgendwie immer noch nicht verkraftet hat, dass Liv Morgan Titel und Kerl von ihr geklaut hat. Bianca Belair will im Krankenwagen mitfahren. Io Sky weiß gar nicht, was sie überhaupt da zu suchen hat. Und das waren unsere Faces. Schönen Dank. Liv Morgan und Raquel Rodriguez freuen sich, dass Liv Morgan den Titel hat. Nia Jax und Tiffany Stratton bitchen sich gefühlt jede Sekunde an, weil Tiffany irgendwie ein Cash-In andeutet, aber das dann letzten Endes nicht an die Rampe bringt. Und Nia Jax befehligt ihre Sklavin durch die Gegend. Und Candice LeRae weiß überhaupt gar nicht, was ein Wargames-Match hier überhaupt sein soll. Besser gesagt, sie weiß es sehr gut, weil sie schon einige hinter sich hat. Aber sie weiß gar nicht, was sie in dieser ganzen Tohuwabohu-Kiste zu tun hat. Und ich weiß es sowieso schon mal gar nicht. Vielleicht ja, Chris. Ja, das ist undankbar. Ja. Also die Situation, die WWE uns hier präsentiert hat, ist, glaube ich, relativ zusammenzufassen mit, ja, Rhea ist eigentlich da drin und jagt Liv Morgan. Hat auch klar gemacht, dass sie eigentlich alles andere nicht so interessiert. Und wir werden, glaube ich, vielleicht hier oder spätestens dann bei der nächsten Ausgabe erfahren, wer denn eigentlich Jade Cargill da außer Gefecht gesetzt hat. Ich denke, da erwartet uns ein Heel-Turn, wahrscheinlich von Naomi. Aber das ist so ungefähr wie der Turn von Xavier Woods gegen Kofi Kingston. Also es ist von Interesse her jetzt nicht wirklich groß. Ja. Es ist super random und ich erinnere mich halt super gern zurück an das Vorjahr, wo Damage Control halt super heiß war. Ja, dort ist da ein Stable. Und das wurde gut aufgebaut. Das Stable hat dann Women's Champion mit Io Sky und du hast Bayley halt in absoluter Glanzform gehabt. Und auf der anderen Seite hattest du halt Stars, die quasi dieses böse Stable besiegen sollten. Mit Becky Lynch und mit Charlotte Flair und wie sie alle heißen. Also das war natürlich von der Star-Qualität und Bianca Belair war da ja auch drin. Ein ganz anderes Brett und es hatte auch irgendwie einen Sinn. Hier ist es ziemlich egal, wer auch gewinnt. Ja, also es geht hier um absolut nichts und man kommt da ähnlich. Also du hast schon TLC angesprochen, den Pay-Per-View, den WWE sich immer dann, wo sie sich selbst in die Knie geschossen haben. Super, da musst du den Fäden dann eben irgendwie eine TLC-Stipulation geben. Und hier, ja, hast du halt irgendwie die Not. Ich kann sie mir nicht großartig erklären. Ich hätte kein Problem, dass es nur ein Wargames-Match gibt. Aber Stichwort Midcard-Titeln, das, was die Männer machen oder was die Frauen machen, muss das andere Geschlecht auch bekommen. Die Zeiten im Moment fordern es. Ja? Und das ist das Ergebnis leider. Es ist nämlich kein gutes Match. Also das wird halt auch einfach wahrscheinlich die Protagonistinnen etwas überfordern, weil du einfach wirklich random einfach Matches bzw. Superstars gegeneinander stellst. Und dann warten wir einfach, bis irgendjemand Tische und Mülltonnen in den Ring wirft. Io Sky wird sich runterstürzen, indem sie sich die Mülltonne überzieht. Schau, das ist natürlich immer krass und vom Visuellen her cool anzusehen. Aber Stichwort Abnutzung, das haben wir alles schon gesehen. Wir brauchen dieses Match nicht. Das ist halt so WWE. Ich kann mir schon denken, dass Triple H auch einer ist, der den Fans das gibt, was sie sehen wollen. Also es geht auch immer, so würde ich auch seine Ära im Moment zusammenfassen. Ja. Hier, glaube ich, hat das niemand gefordert. Und du hast einfach zu viele Damen hier, die miteinander einfach nichts zu tun haben. Bayley, super random, Candice LeRae hat im Moment bei diesem Match das Wort random erfunden. Ja, was macht die hier? Das ist auch nicht gut. Das tut auch ihr selbst nicht gut. Also habe ich echt nicht viel dazu zu sagen. Matchqualität ist immer ein bisschen ein Glücksspiel. Ja? Bei den Männern werden wir dazu auch noch kommen. Da musst du dann, vor allem bei den Männern, musst du schauen, wen du als erstes reinschickst und gegen wen. Hier würde ich sogar behaupten, hat man eigentlich nicht so die Not. Schau, dass Nia Jax halt später reinkommt. Der Rest ist in-ring-mäßig, muss man sagen, sehr, sehr stark. Ja, Liv, habe ich ein Problem. Grundsätzlich ist das eine ordentliche Wrestlerin. Raquel würde ich auch noch eher später reingeben. Und der Rest wird gut arbeiten. Ja. Aber mehr sehe ich da drin nicht. Das wird ein super langes Match und ich befürchte, es wird uns auch stark auffallen. Und die hohen Spots werden mich einfach nicht mehr vom Hocker hauen. Ja, und ich würde es fast weglassen. Aber ich sagte, zu 99% werden wir den Io Sky Gedächtnis-Move bekommen. Und am Ende wird es auch ein Match sein, dass Rhea nicht wirklich besser ausschauen lässt. Ja. Ihre Jagd auf Liv Morgan wird auch hier wahrscheinlich dann gebremst werden. Und wer auch immer gewinnt, es ist ziemlich egal. Relativ schnell werden wir dann dieses Match auch vergessen, weil, wie gesagt, es steht hier absolut nichts auf dem Spiel. Und meine Hoffnung ist einfach dahingehend, dass mich alle überraschen und wir hier irgendwie so ein 5-Sterne-Wargames-Match bekommen. Wie groß die Chancen hier sind, wahrscheinlich nicht so hoch. Also tut es mir leid, ich kann hier echt auch nichts weiter. Ich schaue mir die Superstars an. Boah. Ich meine, Bayley, ja, und Wargames ist immer gut, aber ich weiß gar nicht, ob sie offiziell schon dabei ist. Ich glaube, das ist irgendwie auch noch nicht ganz korrekt, aber ja, die Storyline Aber wird es Bayley wahrscheinlich. ist auch eine Storyline-Workerin. Ja. Bayley ist dann am stärksten, wenn sie eine Geschichte zu verkaufen Ja, hat. Und da wie ist doch großartig war nichts. das letztes Ja. Jahr? Eben. Und auch mit den Golden Role Models. Das waren ihre Sternstunden, oder generell mit Damage Control. Da war sie immer überragend, wenn sie uns was zu verkaufen und was zu erzählen hatte. Bayley hat schon lange nichts mehr zu erzählen und auch nichts mehr zu verkaufen. Und sie leidet darunter. Sie macht das ja immer noch gut. Ja, also bei diesem unsäglichen Krankenwagensegment hat sie ja auch sehr, sehr traurig geguckt und so. Und dann hat sie ja auch wieder irgendwas, wo sie sich dran langhangeln kann. Aber sie hängt ja völlig, völlig in der Luft. Und dass Naomi überhaupt so prominent besetzt ist, ist ja schon, darüber kann man ja schon diskutieren, ja. Vielleicht kannst du irgendwo zwischen Io Sky und Bayley da noch so ein bisschen Twist aus alten Zeiten, da Ja. irgendwie Emotionen. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich auch ein bisschen connecten könnte, vielleicht mit. Aber ansonsten. Alter, es kann doch keinen interessieren, dass Rhea da wieder mit Liv Morgan da rumtüdelt und Dominik neben dem Käfig rumhüpft oder sowas und seinen Ja, Schnurrbart streicht. ich Das bin ist schon doch, so durch mit dieser ja, ich Fehde. auch. Und das Blöde Alter. ist, so ein Wargames-Match geht echt lang. Das heißt, das kann man auch nicht einfach mal so kurz über sich ergehen lassen. Da musst du wirklich, da musst du durch, da musst du auf die Zähne beißen und dir das ganze Ding geben. Und mal gucken, ja, vielleicht zaubern sie ja was. Ja, das hat der Chris schon gesagt. Man kann es ja nie ausschließen, dass die Mädels da die Hütte abreißen. Und man hat ja schon erlebt, dass Matches, die man als absolute Lowlights im Vorfeld angesehen hatte, dass die dann aus Versehen overperformed haben. Aber das passiert jetzt nun auch nicht jeden Tag, um es mal vorsichtig zu sagen. Und deswegen. Ja, also die negativen Aspekte haben wir jetzt nun zur Genüge hervorgehoben. Um mal mit etwas Positivem zu schließen, vielleicht reißen sie ja die Hütte ab. Aber indem ich das sage, lache ich mich ja selber schon aus. Aber egal, wir müssen mal gucken, was passiert. Also Candice wird hier alles geben. Tiffany, glaube ich, auch. Die sind in diesem Match. Und also Candice kämpft gefühlt jeden Tag um ihren Verbleib, habe ich das Gefühl, in der Liga. Und weil man einfach keine Ideen hat für sie. Und Tiffany geht zum ersten Mal in so ein Wargames-Match. Die wird alles geben. Ja, und bei Nia Jax hoffen wir mal, dass alles gut ausgeht, wie wir es immer hoffen bei ihr. Bei den Mädels haben wir ja nur echt Qualität. Das muss man ja sagen. Nimm Naomi raus. Du hast vier großartige Workerinnen. Und Naomi, wenn du sie als Spot-Monkey da einsetzt, also da hast du Qualität bei den Faces. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ja, und Rhea könnte da in the Zone gehen. Bianca sowieso. Io sowieso, Bayley auch. Also, boah, da ist schon Qualität. Aber bei den Heels muss man ganz deutlich sagen, Candice und Tiffany. Ansonsten wird es da auch schon schwierig auf Heel-Ebene. Raquel vielleicht noch, aber so überragend gut ist die auch nicht, muss man sagen. Gucken wir mal, was passiert. Jo, damit kommen wir zu den Jungs. Die wohl, jetzt mal nicht, weil sie die Jungs sind, sondern weil sie die heißeste Storyline derzeit ziemlich sicher haben, die wohl im Main Event dann auch ziemlich sicher bekommen werden, aus diversen Gründen. Einer ist das Match als solches. Wir haben eine sehr interessante Story und ich muss gestehen, sie hat mich wieder ein Stück weit. Bei der letzten SmackDown-Ausgabe habe ich an diversen Stellen gemerkt, dass das Ding besser funktioniert, als ich es im Vorfeld gedacht habe. Wir haben ein Segment gesehen, wo Solo zum Volk gesprochen hat, sozusagen. Er wollte anerkannt werden und hat gesagt: So, pass mal auf, wir müssen da jetzt mal hier Tacheles reden und Reigns ist nicht da, aber er soll bitte kommen und wenn er kommt, dann werden wir mal die Bedingungen seiner Kapitulation besprechen. Was natürlich sehr gut ist, wenn nächste Woche Wargames ist, aber man will schon mal die Kapitulation aushandeln. Hintergrund, man habe ja nur vier Leute auf Gegnerseite gezählt und dann sagt Solo, Mensch, da habt ihr ja gar keine Chance. Solo macht das, hat Chris auch schon gesagt, macht das mittlerweile gar nicht schlecht. Blöd nur, dass sein Win-Loss-Track-Record nicht der beste ist, um es mal diplomatisch zu sagen. Aber Solo hat sich gefangen in dieser Position. Tendenz leicht steigend, würde ich tatsächlich sagen. Was aber jetzt auch nicht heißen soll, dass Solo das Ruder komplett rumgerissen hätte. Aber es gibt, finde ich, doch deutlich mehr Profil bei der neuen Bloodline. Ich habe auch ein bisschen was gefühlt, als Reigns, die Usos und Sammy da saßen und beratschlagt haben. Und Jay sagte, was denn mit Cody? Roman sagt, nein, ich möchte gerne weiterziehen. Das ist bereits abgehakt, wo ich auch dachte, alles klar, ja, also die OG-Bloodline, aber wollen wir was Neues machen? Okay, das war dann so also mega unschlüssig, was er da gesagt hat. Rollins wollte er auch nicht, denn Rollins, ja, ich glaube, er hat nur böse geguckt oder so. Nein, Rollins wollen wir auf keinen Fall. Und dann hat Roman was gesagt, was ich eigentlich ganz cool fand, und Chris hat es auch schon gesagt. Sagte Roman, ey, wir brauchen keinen vierten. Wir machen das jetzt zu, keinen fünften, wir machen das jetzt zu viert und entweder wir schaffen es oder wir schaffen es eben nicht. Man hat dann nicht nur einmal an diesem Abend, das ging mir auch ein bisschen auf den Keks, die martialische Formel verwendet, ja, dann sterben wir eben. Ja, entweder wir schaffen es oder wenn, dann sterben wir, kämpfen oder so. Ich dachte, boah, ist das lächerlich, da in diesem Zusammenhang dieses Wort zu verwenden. So, aber man hat es, finde ich, ganz gut erzählt und die Usos sahen ganz gut aus. Jay sieht sowieso cool aus. Im Moment, Sami Zayn gefällt mir großartig in der Bloodline, auch wenn er nicht mehr sein schönes grünes Weltverschwörer-Gimmick hat. Aber Sami Zayn in der Bloodline finde ich ganz gut. Dann kam es zum Hauptsegment, wo Solo die Bloodline an den Ring holte und sagte: Pass mal auf, entweder. Was ich auch gut fand, er hat gesagt, ich habe nie aufgehört, euch alle zu lieben. In so einem Roman, ich liebe dich immer noch, schließ dich uns an. Wir können die Liga für Dekaden dominieren. So ungefähr hat sich Solo ausgedrückt. Reigns wollte antworten, konnte aber nicht antworten, weil Paul Heyman sich vorgestellt hat aus dem Off. Ein sehr, sehr lauter Pop. Ich habe mich auch riesig gefreut. Heyman kam und wies darauf hin, dass wir ja 4 gegen 5 hätten. Und er meinte, das ist mathematisch nicht so gut, weil im Wargames-Match ja eigentlich 5 gegen 5 antreten. Und es wird auch kein 4 gegen 5 sein, sondern es wird ein 5 gegen 5 sein. Und dann kam CM Punk. Als sein Theme ertönte, war der Pop auch groß. Bei Heyman war er ein Tick größer, fand ich. Aber das mögen Nuancen gewesen sein. Vielleicht hat man auch die Mikrofone runtergestellt. Ich weiß es nicht. Ist auch ein subjektiver Eindruck natürlich. Aber der Pop war groß. Punk kam. Und man hat auch gar nicht lange Worte gemacht. Es gab auch gleich einen großen Brawl. Am Ende wurde die neue Bloodline abgefertigt. Im Ring standen sich dann nur noch Roman und Punk gegenüber. Punk deutete, ich habe seine Lippen nicht genau lesen können. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, it's because of him oder so. Auf jeden Fall hat er auf Heyman gedeutet, der im Hintergrund, ja, diabolisch grinsend sozusagen diese Wiedervereinigung ist falsch, diese Vereinigung zwischen der Bloodline, insbesondere Roman und CM Punk quasi eingefädelt hat. Das war der alte Heyman mit seinem diabolischen Grinsen wieder. Und am Ende hat dann die Bloodline ihre schöne alte Geste gemacht. Nur CM Punk nicht, der wollte sich schlafen legen, so nach dem Motto. Das war's. Es war ein Knalleffekt, muss man sagen. Und ich finde auch, dass es interessant ist. Und das ist der zweite Grund, warum man das Match wohl zum Main Event macht. WWE hat gesagt, es wird einen ziemlich krassen Storyline-Twist geben bei der Survivor Series. Die wird natürlich mit Punk zu tun haben. Ob man jetzt Punk gegen Roman stellt, viel spricht dafür. Der Wise Man ist ja wieder da und Punk ist ja ein Paul Heyman-Guy. Kann sein, dass Heyman jetzt sagt, ich gehe mit Punk und nicht mit Reigns, weil Reigns hat es hinter sich. Vielleicht will Heyman auch zurück zu Roman. Keine Ahnung. Egal, wie man es erzählen wird, ich bin ein Stück weit tatsächlich drin. Ich weiß nicht, wie es Chris geht. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Aber Chris, warst du nicht sogar der Punk ins Spiel gebracht hat letzte Woche? Ja, ich hab Brock Lesnar und CM Punk irgendwie erwähnt, ja. Weil vielmehr ich Seth Rollins halt nicht drin sehen wollte und aufgrund von Paul Heyman die einzigen beiden wohl irgendwie Sinn gemacht hätten. Man hat sich für CM Punk entschieden und an sich ist es okay. Ja, also es macht jetzt wenig irgendwie so Sinn auf dem Papier, wenn ich mir vorlese, da ist Bronson Reed random drüben und CM Punk auf der anderen Seite. wie sie es verkauft haben, ist nicht so schlecht. Bronson Reed, du hast gesagt, hat eigentlich sehr gut ins Bild gepasst zur Bloodline, als er für sie quasi eingegriffen hat. Steht ihm auch gut, das haben sie mir gut verkauft, also Solo konnte ihn überzeugen. Und Punk als Paul Heyman Guy, absolut, er hat auch quasi das gesagt. Ich denke, du hast gut Lippen gelesen, er hat gesagt, it's for him, not for you. Und man hat es uns ja auch so auch dargestellt, dass sich Reigns und Punk jetzt nicht großartig riechen können, aber die Situation, die wir alle kennen, ein gemeinsamer Feind macht uns quasi zu Freunden. Und das ist okay. Und auf dem Papier sieht dieses Match auch toll aus. Ich freue mich auf dieses Match. Also nicht um... Ich glaube, vor 2 Jahren, ja genau, vor 2 Jahren eben dieses tolle Bloodline-Match, wo Sammy dann sich endgültig quasi in die Bloodline gearbeitet hat. Und wenn die jetzt nochmal da drin sind, das wird sicherlich storyline-technisch eine feine Sache. Auf was man hier auf jeden Fall achten muss, ist, glaube ich, wann du Tongaloa reinhaust, ja, nicht, dass der da irgendwie verloren dann wirkt. Reigns, glaube ich, wird einer der Letzten sein, CM Punk wahrscheinlich auch, dass der sich auch ja nicht verletzt. Und dann wird das schon ein tolles Match. Also ich freue mich, das ist auch storyline-technisch, finde ich, am Ende hat man es gar nicht so schlecht gemacht. Ja, ich hätte es mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht, aber so viel Zeit, die man hatte, hat man die nicht so schlecht genutzt, ja. Wie viel jetzt Sinn macht, dass da Seth nicht dabei ist, als gegenüber von Bronson Reed, dass Cody Rhodes nicht dabei ist, weil Roman endlich weiterziehen möchte, obwohl er den Titel ja eigentlich auch wieder haben möchte, also gleichzeitig will er nicht davonziehen. Ja, ist okay. Der Storyline-Twist, ja, viele haben sich ein bisschen das Paul Heymans Anzug angesehen, der dem von Solo Sikoa gleicht. Ob das eine Andeutung ist, Paul Heyman Turn. Ob das jetzt der große Twist ist, den wir alle sehen wollen, weiß ich nicht. Ich persönlich werde ein bisschen enttäuscht. The Rock ist, glaube ich, das, wo ich am meisten diesen großen Twist irgendwie ja, kaufen würde. Der quasi reinkommt und ja, gegen Roman turnt. Und wir dann irgendwie sowas wie eine Fehde bekommen. Ich bin eigentlich tatsächlich gespannt, wie man das dann weiter erzählen möchte. Was machen die? Wird dann die neue alte Bloodline wieder getrennte Wege gehen? Quasi Jay zu Raw, wo er auch ist. Roman, weiß nicht, geht auf den Titel von Cody. Jimmy macht irgendwas. Punk geht auf Gunther. Und die neue Bloodline ist dann einfach ein Stable, das ja da ist. Oder man wird weiterhin diese beiden Stables gegeneinander fäden lassen, wobei ich nicht wirklich da den Mehrwert erkenne, denn so wichtig die Ulla Faller in den letzten Wochen war, so lange habe ich von der auch nichts mehr gehört. Ja. Und hier spielt sie in dem Match auch keine Rolle. Also ist es grundsätzlich wieder so ein Match, wo man, ja, eigentlich wo nichts auf dem Spiel steht, aber ich denke mal, das kann man verzeihen. Ich freue mich auf das Match, bin eigentlich gespannt, wie man das erzählt, vor allem auch mit CM Punk. Ja. Man wird da sicherlich ein paar Spannungen uns erzählen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich große Lust auf Jacob Fatu, vor allem wenn man den mit einem Steel Cage da paart. Ich denke mal, wir können uns da sicherlich so eine Art Big Spot von ihm erwarten, von ganz oben. Und Bronson Reed sowieso natürlich einer, der im Moment am meisten Bock macht. Ist unterm Strich also ein tolles Match und ich werde mit sehr großem Interesse verfolgen, was quasi auch im Nachhinein passiert, ob da Rocky auftaucht und ob es da vielleicht einen ja, Turn gibt von irgendjemandem, ja, Sammy, vielleicht turnt er sogar und wechselt dann zur neuen Bloodline. Alles ist möglich und deswegen hat dieses Match dann doch sehr viele Nuancen, die es uns bietet, um große Spannung zu haben. Ja, es wird auch hier ein langes Match. Mal sehen, wie es sein wird von Gefühl her, ob es kurzweilig rüberkommt oder ob man doch ein bisschen Langeweile bekommen wird zwischenzeitlich. Aber echt, ja, unterm Strich habe ich gesagt, ich hätte mir so eine andere Art und Weise der Rekrutierung gewünscht von Roman. Aber man hat am Ende, glaube ich, vor allem mit dem Sieg von Solo auch beim letzten Pay-Per-View doch einiges gerettet und irgendwo fühle ich das Ganze auch wieder, jetzt vor allem mit Paul Heyman und Ja, bin gespannt, weil ich es echt nicht einschätzen kann, was man jetzt in Richtung ja, Neujahr auch mit diesen beiden Stables macht. Also bleibe ich überrascht, denn Roman hat auch was angedeutet bei irgendwelchen Interviews, wo er gesagt hat, ja, also ich sehe diese Storyline noch, die nächsten 3 Jahre laufen. Also hat man da offenbar noch einiges zum Erzählen. Und da bin ich gespannt, ob man hier die ersten Ansätze zu spüren bekommt. Ja, da bin ich eben auch gespannt, was diese Storyline-Zukunft auch angeht. Ne? Also, ich habe ja auch gesagt, als da Roman, die Usos und Sammy zusammensaßen und überlegt haben, was man machen kann, da habe ich was gefühlt. Ich weiß nicht genau, was ich da genau, wie gesagt, gefühlt habe. Also es war ein bisschen Nostalgie. Es war auch ein bisschen was davon, dass der alte Glanz so nicht mehr da ist. Kann er auch gar nicht. Ja, Roman ist ja nicht mehr der Head of the Table. Der ist nicht der gottgleiche Tribal Chief, der seine Schergen lostigert. Der ist jetzt quasi der Primus inter pares. Er ist einer von vielen. Er ist der Erste untergleichen. Denkt euch eure dusseligen Bezeichnungen dafür aus. Der Glanz vom Tribal Chief ist ein Stück weit weg, aber es funktioniert derzeit. Ich weiß noch nicht, wie ich auf diese Zeit jetzt zurückblicke in 1, 2 Jahren, wenn das dann vorbei ist, sozusagen, wie ich diese Zeit einordne, rückblickend. Aber ich fühle es, wie gesagt, doch etwas mehr, als ich es vor 3, 4 Wochen noch gedacht hatte, wo sich doch einiges hingezogen hat. Und wenn man hier mit dieser OG-Bloodline oder mit der neuen Bloodline, mal gucken, was Rocky da jetzt für eine Rolle spielt, gucken, was Heyman macht, gucken, was Punk macht, wenn man das solide weitererzählen kann, gerne, ja, denn ohne die Bloodline hätte SmackDown ein Problem und damit auch Raw, denn Raw wird ja auch häufig jetzt Verstärkung bekommen von der Bloodline, hat ja auch schon Verstärkung von der Bloodline in vielen Sinn. Also die Bloodline ist immer noch ein wichtiger Faktor, auch wenn viele sagen, ja, das Feuer von damals ist weg. Ja, sicher, das wird man bestimmt so sagen können. Aber es ist immer noch genug übrig. Und wenn du das Ganze jetzt nochmals 2, 3 Jahre wirklich, ich will nicht sagen gestreckt, weil gestreckt klingt immer so ergebnisorientiert langweilig, so Kaffeefilter, Teebeutel-Effekt, dass man immer wieder aufkocht und so. Aber wenn du es, deswegen will ich auch gar nicht mal gestreckt ist, sondern wenn du es weitererzählen kannst, wenn du es gut weitererzählen kannst, nochmal für 2, 3 Jahre, dann hast du am Ende eine Storyline, die 7 Jahre auf allerhöchstem Niveau war. Und das ist schon was, ja. Also die NWO hat das nicht annähernd so lange hinbekommen. Der ging dann schon früher die Luft aus und am Ende, ja, so großartig sie eben auch war, auch lange Zeit war, am Ende war es so beating a dead horse, habe ich das Gefühl. Da war eigentlich nicht mehr viel Musik drin. Bei der Bloodline sehe ich da noch etwas mehr. Mal gucken, auch was mit Cody passiert, der auch vielleicht wieder ins Spiel kommt. Mal gucken, was Dwayne Johnson macht, wie gesagt. Also derzeit hat WWE eben was geschafft, was wichtig ist in diesem Business, dass ich gespannt auf diese Paarung bei einem Pay-per-View bin. Und mehr kannst du von Wrestling eigentlich auch nicht erwarten. Ich mache das, was passiert. Und das hat man zum Beispiel bei Gunther gegen Priest nicht geschafft. Hier hat man es geschafft. Bei den Damen hast du es auch nicht geschafft, oder aus unserer Sicht nicht geschafft. Aber hier will man einfach sehen, wie die Storyline weitergeht. Das Match ist, ich will nicht sagen, es ist zweitrangig, ist es nicht, weil man natürlich auch wissen will, was da so im Ring alles so passiert, was man da an Nuancen bekommt, wie die Qualität sein wird. Aber ich denke, viele werden mindestens einen genauso großen Faktor in der Weiterführung dieser Geschichte sehen. Und ich gehöre dazu. Ich bin durchaus auch sehr, sehr gespannt, wie man es da weitererzählt. Und deswegen, die Bloodline ist nicht erledigt. Der Faktor Punk funktioniert mal so. Da ist auch abhängig von den Leuten, die du fragst. Chris und ich meinen, es funktioniert doch etwas besser, als wir es im Vorfeld gedacht haben. Ja, damit ist die Series in der Preview auserzählt. Und ich denke, Chris, wir können die Userschaft zu ihrem Wort kommen lassen. Und ich nehme auf der Startseite, da haben wir tatsächlich einen Gruß an Rofo Kale oder Rofo Kale oder Rofo Kale, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Er sagt, lieber Andi, am circa 20. herum zu sagen, dass wir uns im dritten Drittel des Novembers befinden, passt irgendwie nicht. Denn drei Drittel gleich ein Ganzes. Ja, das ist richtig, aber warum passt es denn nicht? Der Podcast ist veröffentlicht worden am 21.12. Rechnen wir doch mal durch. Das erste, der November hat 30 Tage, habe ich gerade gecheckt. Ja, das kann man sich auch anhand von den Fingern abzählen. Das erste Drittel geht bis zum 10., das zweite Drittel geht bis zum 20., also war ich am 21. im dritten Drittel. Also würde ich jetzt sagen, weiß nicht. Chris, du hast dich entmutet. Also nee, ich war nur bereit für YouTube, aber ich bin da ganz auf deiner Seite. Ja? Ich sehe da keinen Fehler. Aber es gibt noch eine Frage an dich. Nachdem ich circa selbst 30 Jahre in München lebte, möchte er wissen oder fragen, in welchem Teil von München es dich zu verschlagen hat. Er bietet zur Auswahl Zentrum, Laim oder Freising oder ähnliches. Vielleicht kann man dir ein paar Tipps geben, wo du hingehen kannst. Ja. Ich bin in der Nähe des Olympiaparks. Das hat er auch schon mal gesagt, ne? Ich erinnere genau. mich. Also ja, sehr gerne. Also wenn es da heiße Tipps gibt, unbedingt. Ja, ja. Also da bin ich, habe ich ein offenes Ohr dafür. Vor allem ja, jemand, der 30 Jahre in München gelebt hat, ich denke, der Mann wird sich auskennen. Ja, jetzt darfst du aber YouTube machen. Vielen Dank. Ja, also ich fange an mit Meister Propper, der bleibt bei seinem stabilen Wortart und so hat er das auch in den Kommentaren niedergeschrieben. André Wilke hat nach ein paar Monaten Podcast-Pause wieder reingehört und wir sind immer noch die Besten und hat uns auch vermisst. Ja, wir ihn auch. Er war lange nicht dabei, aber er ist eigentlich auch eine Bank, sonst was Kommentieren angeht, stimmt. Deswegen freut uns, dass du wieder da bist. Arkadien, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Achtung, Vince McMahon wird nächste Woche Verteidigungsminister. Ja, hoffentlich nicht, sonst muss Taipan wieder durch eine weitere Podcast-Folge mit Vince McMahon durch. Ja, das wollen wir nicht. Ja, wir wollen erstmal keinen Vince McMahon, aber ich glaube, die nächste Podcast-Ausgabe ist nicht mehr allzu weit weg, wo er vielleicht wieder Thema wird. Sebastian Brandt spielt aktuell WWE 2K24, wenn er unseren Podcast hört. Und selbst da nervt Cody Rhodes im Story-Modus. das ist natürlich bitter. Aber wäre natürlich, ist einfach cool, dass er auch quasi neben den Zocken uns hört. Vielen Dank für den Kommentar. Giovanna Tiedemann, wenn es neue Infos über Vincent Kennedy McMahon gibt, finde ich es gut, wenn das angesprochen wird und sachlich analysiert wird mit einem Herzchen. Na bitte. Na schau. Mr. Imperfect. Man sollte schon über Vince berichten, da es ein wichtiges Thema ist. Und daneben ist, ich weiß nicht, was das ist. Ist es ein Weihnachtsmann mit einem blauen Cappy? Ich glaube, es ist ein Weihnachtsmann, ja. Ja. Cooles Emoji. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Mich hier hat einen Daumen hoch, kommentiert, DJ S-Blade bedankt sich, Chris Pieper, danke an Chris und alle, die immer meine Anfragen aufnehmen, vielleicht könnt ihr in der nächsten Woche hier drauf eingehen, er spricht über eine Szene zwischen Team Cena und Team Nexus, wo Mist dachte, wird das letzte Mitglied und auf einmal kam Daniel Bryan. Dieses Mal glaubt Rollins, er ist der fünfte Mann und dann kommen Heyman und Punk und Punk geht cool an Seth Rollins vorbei. Ja. Ziemlich ähnlich. Ziemlich ähnlich, ja. Seth wollte halt nie. Miz war damals mehr als bereit dazu. Und dann, wie gesagt, war das wirklich Bret Hart? Oder? Wow, also das sind natürlich... Ah nee, das war Daniel Bryan. Bret Hart war im Match sogar drin. Bret Hart doch nicht. Aber Bret Hart war im Team Cena. Really? Yes, ich erinnere mich. Ja, also ja, es war ein grauenhaftes Match, wo Cena Nexus letztendlich dann ja, in Rente befördert hat. Aber das ist in so Storyline-mäßig so nicht ganz passiert, aber Punk ist zumindest der fünfte Mann der Bloodline. Und Christian Siegmund, hallo und vorab tausend Dank für die Podcasts, immer ein super Wochenausgang beim Hören. Thema Vince, wie schon öfter geschrieben von mir, kann ich es auch nicht mehr hören. Ich bin übersatt vom ganzen Vince-Gerede und mag es einfach nicht mehr hören. Von daher wird diese Folge ihm natürlich umso mehr gefallen. Das war YouTube. Vielen, vielen Dank für die Kommentare. Und ist natürlich angenehm, dass es jetzt überschaubar ist und auch man jeden Einzelnen grüßen kann und darauf eingehen kann. Ja, dann kommen wir kurz zur Startseite. Da grüße ich den Real Bad Guy, der auch in das Horn stößt. Naja, Vince McMahon ist nun mal Thema. Und da muss man dann auch drüber berichten. Also ich sage mal 3-1 aus der Hörerschaft, die sagen, ja, kommt man nicht vorbei, muss man drüber sprechen. Machen wir sowieso, ja. Also das ist ja klar, wir können ja jetzt nicht das Thema einfach nur rausnehmen, weil User verständlicherweise da vielleicht keinen Bock mehr drauf haben. Ich habe gesehen, dass man mittlerweile auch kommentieren kann über Spotify, ja. Deswegen rufe ich mal kurz auf Spotify die Kommentarfunktion auf. Da wollte ich auch 1-2 User mal grüßen, die da auf Spotify schreiben. Also, ich grüße, genau, Luke Sky wollte ich grüßen. Er sagt, hallo liebes Wrestling-Infos-Team, ich bin bei Gunther ganz anderer Meinung. Seine Promo-Skills sind auf einem All-Time-High. Gerade die Shots gegen Priest, Bret Hart und Goldberg lassen Attitude-Ära-Momente aufblühen. Man sieht auch, welches Standing er mittlerweile bei WWE genießt. Also in Bezug auf Standing bin ich vollkommen bei. Liebe Grüße aus Wien, Chris. Also er kommt alten und Zweitheimer. Also das Standing, das Gunther bei WWE hat, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Also er wurde hoch gepusht, das hatte ich heute ja auch gesagt. Und er ist, glaube ich, auf einem hohen Moment. Seine Promo-Shots gegen Bret Hart gerade, auch Goldberg und Priest, die sind in der Tat stark. Da würde ich auch nicht streiten. Und seine Promo-Skills sehe ich auch auf einem überragenden Level. Allein sein Gimmick gefällt mir nicht. Deswegen würde ich Luke Sky quasi überhaupt nicht widersprechen, um ihn am Ende dann doch zu widersprechen. Ich weiß nicht, ob man mich da versteht. Der User Snurty sagt, dass ich in der Tat relativ häufig sozusagen sage. Ja, habe ich heute auch gemerkt. Und deswegen will ich da auch gar nicht drüber streiten. Ja, Chris, ich weiß nicht, ob du noch zu Luke Sky und Gunther noch kurz ergänzend ausführen möchtest. Ich muss zugeben, er hat vollkommen recht mit den Promos Richtung Bret Hart und Goldberg. Das war schon hohe Klasse. Aber trotzdem entgeht mir ein bisschen so der alte Gunther von der IC-Zeit, wo er halt auch ein Stable angeführt hat und die Gegner auch irgendwie so auseinandergenommen hat. Und das hat sich irgendwie, die Symbiose zwischen Gimmick und Matches war damals für mich deutlich besser als im Moment. Aber ich möchte natürlich auch nicht widersprechen und sagen, das waren natürlich astreine Promos. Und wenn er natürlich ein bisschen auch Deutsch mit hineinfließen lässt, das hat was und gefällt mir natürlich noch immer. Für mich ist er jetzt nicht verloren, ja. Und auf keinen Fall. Vielleicht wird eine Fehde mit Punk das Ganze auch ein bisschen revitalisieren. Aber Stand jetzt fehlt mir da doch irgendwo so das letzte Mumpf bei ihm. Es ist im Moment so ein bisschen zu sehr gemustertes WWE-Heel. Also das ist ja, zu glatt, ne? Zu glatt, genau. So würde ich es zusammenfassen. Finde ich auch. Ja, aber dann sind wir quasi gar nicht so weit weg von Luke Sky. Nur in der, sag ich mal, Gesamtwahrnehmung sind da Differenzen. Den Einzelaussagen würden wir gar nicht widersprechen. Ja, damit sind wir fertig. Haben, glaube ich, wieder die 90 Minuten fast auf den Punkt genau geschafft. Ergo bleibt uns nicht viel anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ganz viel Spaß bei der Series. Falls ihr sie schon gesehen habt und den Podcast erst später hört, wünschen wir euch natürlich viel Spaß gehabt zu haben und freuen uns auf euch bei der Review. Wir müssen mal gucken, wie wir es am besten machen, ob wir eine Einzelreview machen oder ob wir es beim Wochenrückblick verwursten. Da muss ich mit Chris nochmal schnacken, da muss ich gucken, was bei mir die Zeit so hergibt. Aber drüber sprechen werden wir ja auf jeden Fall. Und deswegen sage ich heute, am 27. nehmen wir auf, safe im letzten Drittel des Novembers, sage ich schönes Wochenende, euch viel Spaß und die letzten Worte kriegt natürlich, kriegt wieder der Chris, die Schlussworte. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, tatsächlich, die letzten Tropfen des Novembers, ja, bald ist es vorbei und wir gehen in die Dezemberzeit. Ja, ich wünsche euch auch viel Spaß bei der Series. Die kann viel hergeben. Also die hat ja letztes Jahr unglaublich viel hergegeben, muss man sagen, mit Orton und CM Punk. Von daher wird WWE vielleicht sich auch treu bleiben und hier weiter abliefern. Wie gesagt, die Gefahr von Rocky ist groß, auf positive Art und Weise. Ein paar Turns, ein paar Twists und natürlich eine große Chance mit einem Triple Threat Match, das uns beglücken könnte. Also ich freue mich auf jeden Fall und freue mich auch auf die Review. Für mich sieht es zeitlich eigentlich ganz gut aus, dass wir die vielleicht sogar zeitnah rausbringen. Und deswegen bleibt gesund, packt euch warm ein und ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis dann zur nächsten Woche. Da habe ich nichts mehr zu ergänzen. In dem Sinne, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.